Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und außerdem mit dem Herrn Zeitweise. Hallo. Und außerdem mit Martin. Ja, der Herr Zeitweise jetzt. Ja. Oh, jetzt ist er auch. Wir hatten uns gerade auf Zeitweise geeinigt, jetzt ist er schon wieder der Herr Zeitweise. Ja. Herr Dom. Ja. Herr Dom und Herr Martin. Ja. Ja, und jetzt sitzen wir hier auf der Couch und probieren hier dieses Livestream aus, gucken irgendwie den Beamer. Wir hoffen, das verändert jetzt die Sendung nicht wahnsinnig. Mal sehen. Ja, werden wir sehen, was, warum ich das mit dem Herrn Zeitweise gemeint habe, war die Geschichte mit dem Ad. Ich weiß nicht, ob das jetzt bleibt. Also, man hat jetzt so schöne Ad-Namen auf Twitter. Das stimmt, also das Ad wird oft als Herr übersetzt. Nein, aber jetzt so, der Google hat ja was gestartet. Ach so, ja, ich habe jetzt auch wieder einen Real Name, das ist ja wohl wahr. Also Marcel André für die anderen, genau. Mal sehen, wie sich das entwickelt, ob wir da überhaupt auf einen Nenner kommen oder ob die Nickname-Zeit einfach vorbei ist. Oder ob die Nicknames irgendwie doch noch zu diesem neuen Dienst, über den wir reden wollen, dann durchdiffundieren. Vorher aber noch kurz, warum machen wir jetzt eigentlich hier so diesen Streaming-Scheiß und machen auch wieder Bildchen rein? Wir haben euch gefragt und ihr habt gesagt, wir sollen das so machen und jetzt machen wir das auch so. Ja, das ist einfach. Ja. Das überwältigende Feedback auf Twitter war, mach doch irgendwie alles. Ja, ein paar haben auch gesagt, mach ein bisschen nicht. Ja, ja, aber Bedenkenträger gibt es ja immer. Ja, deshalb probieren wir das mal aus. Mal gucken. Stream sehen wir auch schön auf dem Beamer. Also ihr könnt interagieren, ob wir euch lesen und vorlesen, wird sich rausstellen. Eher nicht. Wir haben den Stream jetzt sowieso schon dreimal so oft erwähnt, glaube ich. Ja, gut. Gut. Google Plus haben wir eh schon gerade irgendwie angeteasert, ist irgendwie die Woche auch so das große Thema oder so. Ja, ist dann stark gegangen. Kam ein bisschen überraschend, fand ich. Also ich weiß nicht, irgendwas mit den Circles kam ja irgendwann früher schon mal raus, oder? So, dass da irgendwas mit Kreisen passieren wird. Hatte ich mal so irgendwann mal gelesen in irgendeins von diesen ganzen Nummergeschichten. Vielleicht verwechsel ich auch mit was ganz anderem. Aber so, dass sie jetzt mit ihrem sozialen Netzwerk starten, war schon überraschend. Also ich habe davon erst vorgestern erfahren und war dann erst gestern überhaupt drauf. Also okay. Vorlauf war da null. Ja, also ich kann mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass es da Gerüchte gegeben hätte. Ich glaube, du verwechselst das. Diese Kreismetapher irgendwann kann man irgendwann mit durch. Ich muss das mal recherchieren, vielleicht findet man das auch noch raus oder ich verwechsel es. Auf alle Fälle eben seit vorgestern irgendwie am Start. Seit gestern haben wir Accounts und haben uns das mal angeguckt. Ja. Ich muss sagen, mein erster Eindruck ist sehr positiv. So, ich hatte bei Facebook hatte ich so den ersten Eindruck, was soll denn der Scheiß hier? Und bei Google Plus muss ich sagen, dann macht das irgendwie auf eine seltsame Art und Weise viel mehr Sinn. Okay, worauf begründest du das? Ja, also Bauchgefühl, das kann ich überhaupt nicht verorten. Also das bisschen cleanere Interface am Anfang zum Beispiel, also bei Facebook war es ja eine lange Evolutionsschritt bis zu jetzt und jetzt ist immer noch scheiße. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wann ihr auf Facebook umgestiegen seid, aber Facebook war für mich genau das, nämlich ein cleaneres Interface. Und also wenn man das jetzt mit den anderen Social Networks vergleicht, damals, dieses Blau, Weiß, aufgeräumt, dass unter der Oberfläche bei Facebook überhaupt nichts aufgeräumt ist, das sieht man dem ja gar nicht so an. Und also jetzt, als ich Google Plus aufgemacht habe, war ich erstmal total überfordert, dann wieder positiv angetan und dann wieder überfordert und dann wieder positiv angetan. So richtig entscheiden kann ich mich noch nicht. Ja. Also ich denke, eine Sache, die man schon sagen kann, ist, es ist jetzt nicht so was Halbgares wie Buzz oder Wave oder so, wo so ganz vollmundig was ankündigen, was dann überhaupt keinen Bestand hat tendenziell, sondern es ist schon irgendwie so der ernste Versuch, hier was langfristig sozial-netzwerkiges zu machen. Also das sieht man dem Ding an, finde ich. Es sieht irgendwie runder aus als alle anderen Versuche davor. Ich weiß nicht, ob es wirklich Intention dahinter steht, jetzt mal was richtig zu machen, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte das jetzt mal was werden. Ja, im Vergleich zu allem anderen, was sie bisher versucht haben. Wir können immer so grundsätzlich sagen, was man da alles so machen kann und wie das so funktioniert, weil ich glaube, viele werden es auch noch nicht gesehen haben bis jetzt. Ich habe gelesen, ab heute ist es irgendwie dann für die Allgemeinheit offen, aber das kann irgendwie... Kann sein. Es war auch gestern kurz mal für die Allgemeinheit, also wo wir die Invite so bekommen haben, war wohl so eine kurze Phase von auch relativ offen mal. Mhm. Wie genau das abläuft, weiß ich nicht. Selbst Leute einladen, habe ich nur über dich erfahren, wie man das denn jetzt machen könnte innerhalb des Systems. Also wie genau dieser Rollout passiert, verstehe ich nicht ganz. Es sind auf alle Fälle schon ein paar, also relativ viele von so dem IT-Dunstkreis, den man so kennt, da drin inzwischen. Also es ist nicht mehr ganz so super geschlossen. Ja, aber was kann man machen? Also man hat Freunde, aber eben nicht Freunde, sondern Kreise. Ja, es ist ja irgendwie, also Freunde impliziert ja so dieses bidirektionale Modell irgendwie. Also zumindest in meinem Kopf. Ja. So, und das ist ich muss ja dir nicht folgen, du musst mir folgen, dann sind wir Freunde. Mhm. Und das ist ja eben genau nicht. Genau, also es ist eher so ein Folgenmodell insgesamt. Das heißt, jeder kann sich entscheiden, Leute in Kreise zu packen, was im Endeffekt so Listen sind, also eine Gruppierung von seinen, wie nennen wir es denn, Bekannten da drin in dem System. Und das ist so ähnlich wie bei Twitter auf Follow zu drücken. Ja? Also wenn ich jemanden in eine von diesen Kreisen packe, dann folge ich dem in irgendeiner Form. Ich würde fast sagen, es ist ein Boolsches Modell. Das heißt, ich mache also Mengenlehre, ne? Mhm. Das kennen wir ja alles noch. Ich mache zwei Gruppen, also eine mache ich, eine machst du, und die Schnittmenge kriegt's dann. Das ist also es ist überhaupt schwierig, das Ganze zu erklären. Aber also erstmal sage ich, welche Zielgruppen habe ich eigentlich, wen will ich überhaupt ansprechen und wen will ich lesen? Mhm. Und das sind meine Circles. Also ich sortiere Leute erstmal in Schubladen ein und mit den Schubladen kann ich dann überhaupt was machen. Ich kann da Nachrichten reinstecken und ich kann Nachrichten rausholen. Ich weiß aber nicht, was die anderen reinstecken und was die rausholen. Genau, also was man machen kann, ist genauso wie der Stream von Facebook eigentlich. Also man kann Links, so Kommentare, Texte, Bilder und was war noch, Videos. Videos so posten, also wie der Facebook-Stream eben auch. Und jedes dieser Dinge hat immer auch Kommentare. Ja, kann man ausschalten auch, aber so grundsätzlich das mache ich mit Google Plus im Moment. Dinge posten. Und dann über die Schubladen stellt sich dann raus, wer was wieso sieht. Und die Mechanik, wie das genau funktioniert, das hat schon viel auch von Mengenlehre. Also ich weiß nicht, ob es auf Dauer so viel alle verstehen werden, die das benutzen. Also das ist gar nicht, das wirkt ein bisschen intuitiver als jetzt die Geschichte bei Facebook, wo man diese Privacy-Geschichten nicht so genau weiß, wer was lesen kann. Aber es ist trotzdem schon auch ein bisschen diffizil, finde ich. Ich weiß nicht, also ich glaube, ihr geht da ein bisschen zu verkopft jetzt ran, wenn ihr da gleich die Mengenlehre seht. Dann erklär's doch mal. Ja, im Prinzip sind das ja einfach nur Schubladen, in die ich Leute reinwerfen kann und ich kann in jede Schublade beliebig viele Leute reinwerfen. Okay. Das war es dann auch schon. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da komplizierte Schnittmengenberechnungen machen, irgendwie, wenn ich wissen will, an wen ich schreibe. Dann kommt eben die Frage doch, also was passiert, wenn du jetzt an der Schublade was schreibst? Genau, also die Schubladeneinteilung, das ist total simpel und total klar. Ich nehme Leute und packe die irgendwo rein und ich kann auch eine Person in verschiedene Schubladen reinwerfen. Hm. Bloß, genau, was passiert dann? Also vielleicht sollte man noch mal ganz kurz sagen, Google Plus ist Timeline-basiert, also wie Facebook oder Twitter auch. Das heißt, ich habe eine große Timeline, wo News-Items oder Nachrichten oder sowas Ähnliches eben auftauchen. Und jedes dieser Netzwerke hat einen Mechanismus, wie für wen welche Nachrichten auftauchen. Das ist eigentlich der Punkt, wo es kompliziert wird oder einfach ist. Bei Twitter ist es relativ einfach. Es tauchen einfach alle Nachrichten auf von den Leuten, von denen ich gesagt habe, die will ich abonnieren. Und Martin, erklär mal, wie ist es bei Google Plus? Naja, also es gibt ja auch dieses schöne Video, wo sie erklären, warum sie es überhaupt so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Und zwar irgendwie, das war gar nicht das Video, das war die Präsentation, die ich mir dazu angeguckt habe. Auf jeden Fall, sie haben sich so gedacht, wenn du jetzt so ein durchschnittlicher Mensch bist, dann hast du Freundeskreise, die sich nicht unbedingt überlappen. Na, du hast jetzt meinetwegen, das Beispiel war irgendwie eine Lehrerin in Amerika, die hat ihre Schüler zum Beispiel als eine Gruppe von Freunden, die sie in einem Social Network potenziell befreundet, und auf der anderen Seite halt gegebenenfalls ihre Partyszene, mit der sie irgendwie abends weggeht, und jetzt will sie nicht unbedingt, dass die Kinder irgendwie ihre Partyfotos sehen. Ja, das wäre das klassische Partyfoto-Beispiel. Ja, insofern macht sie jetzt einen Circle für ihre Schüler und einen Circle für ihre Weggehfreunde und postet dann das Foto, das sie zum Party-Anlass gemacht hat, eben für den Weggehfreunde-Circle. Das heißt, jeder kann sich quasi Schubladen machen, Freundeskreise einteilen, die sollen irgendwie zusammengehören und die sollen zusammengehören. Es kann dann Überlappungen geben noch zwischen den verschiedenen Kreisen natürlich. Ja, aber so im Prinzip ist es einfach nur, du teilst die Leute ein in die interessieren sich für das und die anderen interessieren sich für jenes und dann kann ich je nachdem, was ich gerade poste, sagen, das sollen jetzt die sehen oder das sollen die anderen sehen. Genau, also da fängt dieser Mechanismus an, irgendwie interessant zu werden. Wenn ich was poste, kann ich sagen, okay, das sollen entweder alle sehen, das sollen diese Schublade oder mehrere Schubladen sehen oder direkt nur eine Person. Das ist nur die Option, die ich an der Stelle habe. Ja. Was im Endeffekt so eine Art Whitelist ist. Also dieser Post existiert eigentlich nur für die Leute. Ja? Und da kommen wir an die Stelle, wo es dann zur Mengenlehre wird, weil der existiert dann für die Leute, wenn sie auch wenn du auch bei denen in einem Kreis bist, ja, du kannst ja auch Leute in Schubladen. Nicht richtig. Wenn du nicht bei denen in einem Kreis bist, dann tauchst du bei denen incoming auf. Wenn du die über einen Kreis adressiert hast. Stimmt, dann kommt nochmal das Ding außenrum, wo du in incoming das siehst, ja. Na gut, aber festzuhalten ist, wann will man diese Eigenschaften haben? Also ein klassisches Beispiel auf Facebook ist international, ich poste auf Deutsch, ich poste auf Englisch. Hm. Dazu sagen, das ist jetzt ein Post auf Deutsch, für meine deutsche Followerschaft, das ist einer auf Englisch. Mhm. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, dass ich dann meinen Post tagge, das ist Englisch, das ist Deutsch und die anderen entscheiden dann, wollen sie es Deutsch oder Englisch haben, sondern ich sage sozusagen vorher, okay, du bist Deutscher, du kriegst das deutsche Post ja. Und du bist Engländer, du kriegst das englische Post. Ich bist ja beiden Sprachen mächtig, das muss sozusagen ich entscheiden vorher. Ja, ich denke, dafür ist es halt irgendwie auch nicht gedacht, dass ja. Du jetzt irgendwie so Sprachen diskriminierst anhand dessen. Das wäre jetzt mal ein Beispiel, finde ich ganz okay, es so zu nutzen. Also ich weiß eben nicht genau für was, also wie klar sie das haben, für was es gedacht ist und wie dieser Mechanismus genau funktioniert. Also das Beispiel ganz gut, weil da gibt es zum Beispiel eine Gruppe Großeltern. Mhm. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich, wie Martin sagt, so dieses Soziale gemeint. Also eigentlich das Abbilden, was man im echten Leben hat. Ja. Von den unterschiedlichen Gruppen. Dass die nicht alle bei Google Plus momentan sind, ist natürlich auch klar, aber das kommt natürlich. Also wenn man sich Facebook ansieht, dann sieht man, dass man da Leute aus verschiedenen Bereichen hat. Ich meine, da kommt ein interessanter Punkt dazu. Man kann ja auch Leuten nur per E-Mail-Adresse hinzufügen, ja, ohne ihr Wissen sozusagen. Oder vielleicht kriegen sie dann eine Einladung. Wahrscheinlich. Aber sie müssen nicht draufgehen. Und solange sie sich nicht anmelden, kommt dann, wenn man einen Post macht, an so eine Gruppe von Leuten, wo auch Leute mit E-Mails drin sind, okay, der Person wird jetzt eine E-Mail geschickt von dem Post auch. Also da gibt es sogar so ein bisschen so diese, okay, die sind nicht alle bei Google Plus, aber sie kriegen trotzdem diese Meldung mit in irgendeiner Form. Ja, das ist eigentlich auch ganz interessant. Wobei aber der Hintergrundgedanke schon ist, dass sie dann zu Google Plus gehen. Also die kriegen dann auch einen Invite. Und wahrscheinlich, aber wenn ich habe halt diese Meldung gesehen, mein Post, dass sie halt auch eine E-Mail mit diesem Posting jetzt bekommen. Also da ist trotzdem so ein bisschen Kompatibilitätsmodus auch noch am Start. Es gibt halt diese DIS ist es, glaube ich, oder PhD-Präsentation von einem der Lead-Designer. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile, also entweder war er vorher bei Facebook und ist jetzt bei Google oder andersrum. Und die habe ich irgendwie letztens im Netz dann gesehen, vorgestern, glaube ich. Und da ist eben genauso dieses Beispiel mit, du hast hier diese Freundesgruppe und diese Freundesgruppe und hast noch irgendwie alte Freunde aus deiner Heimatstadt und dann irgendwie noch die Schüler, die irgendwie keine bösen Fotos von dir sehen dürfen. Und das wollen wir für dich abbilden. Und das ist, glaube ich, schon eine der Maximen, die sie da verfolgt haben. Also was ich ganz interessant finde an dem Konzept ist, dass einerseits diese Schubladen ja wirklich komplett mein Ding sind. Ja, ich mache Schubladen und ich mache andere Schubladen als du. Also selbst Schubladen, die ähnlich sind wie jetzt Firma oder so, heißen dann anders. Und jemand außerhalb hat eigentlich keinen Einblick, welche Schubladen jede Person hat. Ja. Genau. Also weiß man sehen auch nicht, wie die heißen und man weiß auch nicht, wie vielen sie drin sind. Ob man überhaupt in der Schublade ist oder nicht, das ist öffentlich. Der Rest ist mehr oder weniger mein eigenes Ding. Dieses ganze System ist ja bekannt von Diaspora, auch wenn ihr da jetzt nicht so tief eingestiegen seid. Ich habe mir das schon ausführlich angeguckt, ja, aber es war halt scheiße. Aber es funktioniert, ja. Diaspora besteht ja fast nur aus diesem Aspekt, Schubladen. Ja, genau. aber es funktioniert nicht wie bei Diaspora. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Punkt. Ich glaube, die Erwartungshaltung, die du da formuliert hast und die Google auch kommuniziert, wird gar nicht erfüllt. Oder zum Teil nicht erfüllt. Denn durch das Sharen, also das Weitersharen von Inhalten, bleiben die Sachen, die ich poste, oft gar nicht auf den Zirkel beschränkt, den ich zuerst ausgewählt habe. Ja, das ist, da bin ich so ein bisschen, haben wir auch schon drüber geredet, da bin ich so ein bisschen skeptisch, weil einerseits kannst du ja verbieten, dass das gereshared wird. Ja, also es momentan gibt nur im Nachhinein. Ich habe die Funktion nicht gefunden, wenn ich das Post erstelle. Ja, muss halt schnell klicken. Aber auch das Resharen an sich halte ich jetzt nicht für einen Akt, den man überhaupt unterbinden kann an der Stelle. Ja, du kannst verhindern, dass der aus Versehen passiert. Ja. Aber dass dann irgendwie da aus Versehen von einem deiner Freundeskreise in einen anderen Freundeskreis gereshared wird, ist auch schon ein bisschen ja. Aber ich sehe auch das große Risiko da nicht, dass das irgendwie speziell macht als Social Media Webgedöns. Weil es ist im echten Leben auch so, wenn ich mich in meinem Freundeskreis treffe und da denen irgendwas erzähle, dann können die natürlich auch jemand anders anrufen und denen das weitersagen. Ja, also wobei so dieser Weitwissgedanke, also gerade mit dem Beispiel mit den Partyfotos schon so stark so kommuniziert wird an der Stelle. Ja, also naja, aber es ist halt eine Du triffst halt eine Vorauswahl, wer es sehen soll, aber du gibst natürlich trotzdem die Kontrolle deiner Daten auf, sobald du es publizierst. Ja, und das ist was, das habe ich jetzt im Vorfeld zumindest so klar nicht gehört. Und das ist schon was, glaube ich, auch viele verwirren wird in gewisser Weise. Also so, zum Beispiel eine Sache, die wir heute beim Ausprobieren rausgefunden haben, es gibt auch sowas wie die Ad-Mentions von Twitter, also dass man eine spezielle Person in einem Post erwähnt, macht man dann mit einem Plus oder ein Ad und dann den vollen Namen, wie gesagt, Kürzel gibt es irgendwie nicht. Und sobald man das tut, kriegt diese Person Zugriff auf dieses Item mit Comments. Automatisch, komplett, irreversibel. Also das muss man jetzt, glaube ich, nochmal langsam erklären. Also du postest jetzt an mich und Marcel, postest du, wir unterhalten uns jetzt hier privat. Oder genau. Ich sage euch hier was privat. Und dann kommentiere ich dazu und schreibe der Tobi und verlinke den Tobi dabei. Mit so einer Ad oder mit einem Plus davor. Sollte das aber auch wissen. Ja. Und dann wird automatisch dem Tobi das Leserecht zugeteilt auf diesen ganzen Post. Und Schreibrecht sogar. Ja. Genau. Und das ist irreversibel, das heißt, sobald du das einmal gemacht hast, bleibt dieser Post so für die Person dann auch lesbar. Also das heißt, man kann auch im Gegensatz, ich weiß nicht, bei Facebook geht es glaube ich nicht, im Nachhinein Sachen ändern. Also man kann sowohl Kommentare löschen als auch Posts ändern. Und wenn man das dann macht, praktisch einen Eintrag schreibt, mit Leuten erwähnt und die dann wieder rauslöscht, dann kriegt man eigentlich gar nicht so richtig mit, dass jetzt andere Leute da mitlesen und so Geschichten. Ja? Ja gut, man kriegt die Änderung nicht mit, das steht aber natürlich dann oben in dieser Limited-Gruppe. Wenn man draufklickt, sieht man, wer da lesen darf und wer schreiben darf. Genau, aber es ist im Endeffekt so, jeder, also der Personenkreis, der dieses Ding mal sieht, kann das auch aufweiten auf andere Leute. Und das ist so ein Mechanismus, den finde ich ein bisschen schräg. Ja, ich weiß nicht genau, was er macht, aber so ein Bewusstsein dafür, dass es den gibt, finde ich gut. Ist halt so ein interessanter Hack, in Anführungszeichen, an der Stelle. Ich denke aber so, wenn man sich überlegt, was die Alternative dazu wäre, nämlich, dass du über Leute reden kannst und sie verlinken kannst, ohne dass sie wissen, dass du über sie redest, das ist potenziell halt auch nicht so super. Und vor allem vermutlich in 90% der Fälle nicht das, was man haben will. Ja, weil wenn wir uns über irgendwas unterhalten und ich sage, frag doch mal den Tobi, ist mir schon passiert, irgendwie auf Google Plus gestern, dann kriegt er halt mit, dass es gerade um ihn geht und dass er gerade gefragt ist und kann antworten. Also es geht aber schon erstaunlich schnell, ja, dass man das Ding aufmacht. Und klar, man kann dann die Profilseite von der Person verlinken als Link, das geht natürlich auch, aber so grundsätzlich intuitiv würde ich schon so eben Leute erwähnen mit dem Plus, weil ich die Leute meine. Und und dass die dann gleich eingeladen sind. Ich glaube, man muss halt unterscheiden zwischen, das ist jetzt ein abgegrenzter, sicherer Kommunikationskanal zwischen einer begrenzten Menge an Leuten oder ich verhindere, dass aus Versehen und zufällig und ich habe gar keine andere Wahl, meine Grundschüler, die ich irgendwie betreue, meine Partyfotos sehen. Also, dass die Partyfotos im Internet sind und gegebenenfalls, wenn die Schüler danach googeln, sie auch finden, Ja, klar, ist ein Risiko weiterhin und ist auch bei Google Plus so. Aber so dieses, diese Idee, das erstmal voneinander zu trennen, potenziell, das ist halt das Neue. Ja, und es geht bei Facebook auch, wenn du da Gruppen machst, aber da ist es halt irgendwie so nicht im Zentrum dessen, was du tust. Man muss sich halt einfach bloß bewusst sein, dass diese Circles keine Privacy-Settings genau. sind. Genau. Also gar nichts. Alles, was auf Google Plus ist, ist öffentlich. Und dann kann man noch Adressaten sozusagen angeben, um das zu spezifizieren, ja. dass nicht jeder zugemüllt wird und so weiter und so fort. Aber es gibt da eigentlich, also wir haben jetzt, glaube ich, auch noch keine Direct Messages gefunden oder so. Mhm. Google sagt da auch eher, man sollte dann chatten oder E-Mailen. So habe ich das mitgekriegt zumindest. Und da mache ich Google einen Vorwurf, weil sie das nicht kommunizieren. Sondern die Circles oder vielleicht die Erwartungshaltung enttäuschen, ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, aber öffentlicher als auf Facebook ist es halt auch nicht. Ja. Also das ist jetzt wirklich interessant, weil Facebook hat ja diese Privacy-Settings, die ja wirklich dafür da sind, um Zugang einzuschränken. Und das hat Google gar nicht in sein Schema mit aufgenommen. Aber der Zugang ist auch nicht wesentlich mehr eingeschränkt als bei Google. Bei Facebook? Ja. Na, bei Facebook ist es so, dass keiner versteht, wie er was einschränken kann und was dann passiert. Und bei Google Plus ist es halt auch nicht so einfach zu verstehen, wer jetzt was kriegt. Also das ist die Stelle, ich weiß nicht, ob ich es als Vorwurf formulieren würde, aber eher so als eine Geschichte, okay, da ist jetzt ein Mechanismus, der funktioniert anders als bisherige Mechanismen. Er ist ein bisschen angelehnt an so das Twitter-Follower-Modell und ein bisschen angelehnt an so Listen und Privacy-Einstellungen. Irgend sowas in der Mitte. Und was ich daran eigentlich am spannendsten finde, ist, okay, wie reagieren die Leute darauf? Wie sehr werden sie es verstehen? Also gerade diese Geschichte auch bei Facebook, viele Leute verstehen halt einfach noch viel weniger, als was sie da tun und machen dann Sachen sehr öffentlich, die eigentlich nicht so öffentlich sein sollten und sonst irgendwas. Also dieses Grundverständnis, wenn man jetzt dieses Circles-Konzept, also dieses Kreise-Konzept so benutzt, wie das jetzt angekündigt ist, langt es dann? Ist es dann okay oder wird es dann auf Dauer zu verwirrend oder funktioniert das alles super? Also da bin ich ganz gespannt darauf. Also mein Bauchgefühl zu dem Thema ist, dass man bei Google Plus aus Versehen weitaus weniger Fehler machen kann, wenn man dann sehr viel Wert auf Privacy legt, als bei Facebook. Also wenn ich jetzt die beiden miteinander vergleiche, wenn ich mir zum Beispiel angucke, wie sind die Anfangssettings bei Google Plus, dann ist es da zum Beispiel jetzt, was mir aufgefallen ist, du lädst ein Foto hoch und sie machen automatisch erstmal die GPS-Daten raus aus dem Foto. Wenn du die GPS-Daten erhalten willst, musst du da extra ein Häkchen für machen. Okay. Ja? Und ich habe auch so dieses Gefühl, dieses Circle-Konzept, das gibt dir natürlich keine absolute Sicherheit und keinen sicheren Kommunikationskanal, macht es aber so für den naiven Nutzer einfacher zu wissen, wen er gerade adressiert. Und das ist bei Facebook halt das Problem. Ja, aber der wird zwar adressiert und in 90% der Fälle bleibt es auch dabei und du hast dann nur mit dieser Person gesprochen, aber gerade bei Fotos, gerade mit die Partyfotos sind eigentlich ein ganz schlechtes Beispiel, um zu zeigen, wie sicher Google Plus ist. Es geht ja nicht um sicher, es geht darum, ja, ja. dass du die richtigen Leute adressierst. Das ist dieses Sicherheitskonzept und dieses Paranoia-Privatsphäre-Scheißding, genau. das muss ja, sich aus dem Kopf schlagen. Dann kann man sich das Social-Gedöns sparen. Und du hast es aber gerade erwähnt in deinem oder darüber argumentiert. Im Grunde muss man sich Nein. das tatsächlich wegstreichen. Das gibt es bei Google Plus nicht. Nein, aber die Idee ist, dass ich nicht meinen Grund, dass ich nicht einer Gruppe das Foto schicken muss oder aus Versehen schicke, genau, genau. der ich es überhaupt gar nicht schicken will, dass die das dann potenziell trotzdem sehen können. Mhm. Ja, klar. Deswegen ist es ja das Internet. Ja. Aber sehr platt. Ja, ja aber so tendenziell ja. Ja. Weil wenn ich irgendwie komplett verschlüsselte End-zu-End-Kommunikation zwischen irgendwie End-zu-End-Gruppen haben will, dann muss ich mir irgendwie Diaspora forken und das mal nochmal noch verteilter machen. Ja, und dann kann es keiner mehr benutzen. Ja, eine andere Sache, die ich konzeptionell noch eigentlich ganz spannend finde, dass ich als Poster entscheide, wem ich was schicke, so in dem Sinne, also grundsätzlich, an wen es mal adressiert ist, was ich ja in anderen Sachen nicht tue. In anderen Sachen markiere ich, also bei Twitter habe ich so Hashtags, wo ich sagen kann, okay, da interessiert es vielleicht jetzt gerade, weil es in dem Kontext ist, also ich sage, der Artikel ist irgendwie was. Jetzt auf Circles habe ich wirklich praktisch eine gewünschte Zielgruppe für meinen Post. Und das ist irgendwie so neu, weil es ist trotzdem öffentlich, aber trotzdem eine Zielgruppe und ich weiß auch nicht genau, wie gut sich das wie gut ich damit umgehen kann, weil es ist ja kein themenorientiertes Ding. Ja? Es ist nicht so, ich habe jetzt, also ich kann dir auch nur komplett folgen oder nicht. Mhm. Ja? Und du entscheidest zwar was ich so auf Anhieb mal sehe, aber A, entscheidest es du und nicht ich, ja, was so ein bisschen seltsam ist, weil ich würde vielleicht keine Regenbogenponys sehen wollen und das könnte ich nicht abdrehen in irgendeiner Form. Nee, aber dann darfst du mir gar nicht folgen. aber es wirkt so, also eigentlich kommuniziere ich gerichtet mit anderen Leuten, je nachdem, was ich für einen Content habe, aber eigentlich die anderen Leute sehen dann immer allen Content von mir, so ja. Tendenziell. Mhm. Ja. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass da dieses Getting Things Done-Problem auftaucht. Also so ein System, diese Circles, so ein System, um das Leben einfacher zu machen und das schön zu sortieren und alles schön zu strukturieren, aber dass die Arbeit, das zu tun, die Leute in die richtigen Circles reinzuhauen, die dann wieder umzuschichten, die neu zu adden, zu überlegen, welchen für welche Circles ist jetzt diese Nachricht geeignet. Also ich kann mir vorstellen, dass das so viel Arbeit macht, dass man es irgendwann dann nicht mehr macht und dann verliert es seine Funktion. Ich denke aber, dass irgendwie 90% der Benutzer halt mit diesen 4 Circles, die du am Anfang hast, einfach leben, ja, und gar nicht darüber hinaus noch speziellere Gruppen und detailliertere Sachen machen. Ja. Das fand ich total lustig. Mir ist es total schwer gefallen, die Leute in diese 4 Circles überhaupt einzuordnen. Also das ist irgendwie Friends, Family, Acquaintances und Following. Following, genau. Und also gedacht ist es halt so, dass dein enger Freundeskreis Friends sind, deine Familie ist deine Family, deine Acquaintances sind irgendwie Leute, die du kennst, aber denen du jetzt nicht besonders nahe stehst, ist glaube ich die Erklärung dazu. Und Following ist halt so Leute wie irgendwie, wenn ich jetzt wissen will, was der Gruber schreibt oder irgendwie sonstige Internetprominenz, mhm. ne, mit denen ich eigentlich nichts zu tun habe, aber die mich einfach interessieren. Ja. Was ich jetzt zu der, okay, vielleicht ist es zu aufwendig und man macht es dann nicht mehr und dann verliert es die Funktion, Sache gut fand, ist, es ist halt einfach so, dieser Akt, jemanden zu folgen, heißt halt immer, ich sortiere den gleich irgendwo ein. Das ist schön zusammengemanscht. Das ist praktisch, man ist immer am Sortieren. Ja, man macht nicht diese Sache, okay, jetzt folgen, später sortieren, sondern es ist ein Schritt. Und da ist es auch so, wenn man jetzt Leute in der Timeline irgendwo sieht, mit denen man noch keinen Kontakt, also die man noch nicht irgendwo eingeordnet hat, dann kriegt man auch so eine komplette Liste einfach nur mit Häkchen. Ja, und da geht es eigentlich, also die Art und Weise, wie sie mir das erleichtert haben, diese Zuordnungen zu machen, die ist sehr, sehr gut gelöst, finde ich. Ja, also da haben sie wirklich gut Arbeit reingesteckt, dass das wirklich was ist, was nicht so nervig ist und nicht ein Schritt ist, der irgendwie neben dran ist, sondern er ist gleich so vorne mit dabei. Und deshalb denke ich schon, dass der gut funktionieren könnte. Also das User-Interface ist da relativ gut und das ist total wichtig. Man sieht es an Facebook und an Twitter, dass die Listen und kaum genutzt werden. Mhm. Aber also ich bin schon dazu übergegangen, so eine Liste Sonstiges oder noch nicht sortiert zu haben, wo ich dann die Leute erstmal reinpacke, weil ich sortiere die später schon. Aber wahrscheinlich ist das so ein Problem, was ich auch überhaupt mit Mail und so habe. Und da gibt es halt Leute, die können das und andere können das vielleicht nicht. Ja, aber es wird mir trotzdem auch leicht gemacht. Ich sortiere auch nicht gerne viel und ich habe mich bisher noch nicht unangenehm berührt gefühlt von diesem Mechanismus. Und das ist schon ganz gut. Ja. Ich finde es halt so ganz grundsätzlich eine gute Mischung aus den Freundeskonzepten von Twitter und Facebook an der Stelle. Ja, also einerseits eben so dieses unidirektionelle, so ich muss dem anderen nicht zurückfolgen, nur damit das er potenziell mich sehen kann, aber irgendwie halt auch so schon so gegenseitige Verbindungen und über diese Circles halt dann quasi eine Bidirektionalität. Also es wirkt irgendwie als gute Mischung und auf alle Fälle was Eigenes. Ja? Es ist nicht Facebook auf der Ebene und es ist nicht Twitter. Mhm. Es geht mehr in Richtung Facebook. Ja? Also Twitter ist davon meines Erachtens überhaupt nicht angegriffen, weil das einfach so, das steht da immer noch alleine und ist kompakter und ist wirklich ganz einfache Konzepte und erledigt. Zwischen Facebook und Google Plus ist es dann später, glaube ich, schon so, also wenn Google Plus abhebt, schon eine Konkurrenzsituation. Ja? Oder ich mache es halt zeitweise in beides, ja, diese Cross-Posterei überall, die überall stattfindet. Mhm. Aber es ist schon so, da ist eine Konkurrenzsituation, aber sie machen was anders. Ja, es ist wirklich so, das ist ein bisschen anderes Konzept. Ja, ich glaube auch, also mir geht es halt so, ich finde das intuitiver, was bei Google Plus passiert, als das, was bei Facebook passiert. Und deswegen bin ich auch jemand, der jetzt sagen würde, sobald irgendwie 80% der Leute bei Google Plus sind, die da sein sollen und es irgendwie noch Events und Gruppen gibt, kann man von mir aus dann auch Facebook zumachen. Also, ja. Also ich fühle mich da eher aufgehoben als bei Facebook. Aber ich habe auch schon seit jeher Probleme mit Facebook. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum. Also, was bei mir da bauchgefühlsmäßig passiert, ist natürlich, die Datenintegration von Google macht mir schon noch mehr Sorge, weil ich hatte bisher immer die Geschichte, dass ich bei der Suche zumindest ausgeloggt war. Ja, also ich bin nur für Google Docs angemeldet und dann wieder ausgemeldet. Ich habe meinen YouTube-Account sowieso irgendwie nicht mehr benutzt, weil ich meinen zweiten Account nicht mehr benutzen durfte, weil der musste irgendwie unified werden. Also habe ich gar keinen YouTube-Account mehr gehabt im Moment. Und jetzt habe ich halt so, okay, fuck it. Ja, ich bin eingeloggt und ich werde eingeloggt sein. Und eben um auch so ein Feature wie das Plus 1 dann mal zu sehen und zu benutzen, weil angeblich ist mit der Geschichte mit Plus 1 ist so, dass es in meinen Suchen dann die Leute, die ich in Schubladen einsortiert habe, wenn die was Plus 1 haben, was ein ganz Plus 1 ist irgendwie, das funktioniert nicht, egal, dass die dann in den Suchergebnissen schon erwähnt werden. Ja, da ist also okay, irgendwie Marcel und Martin fanden diesen Link gut und das ist ein Mehrwert, ja, den will ich eigentlich haben. Gleichzeitig will ich nicht, dass Google die Daten hat und dann gehe ich irgendwie in einem Schiss mal durch die Gegend und explodiere. Nein, aber das kann man sich auf lange Sicht, glaube ich, eher abschminken, dass Google nicht die Daten hat, weil selbst wenn man dich nicht anloggt, korrelieren kann man dich trotzdem. Ja? Also ich glaube, also wenn man diesen ganzen Unsinn benutzen will, dann hat man auch relativ wenig Wahl. Ja? Das ist jetzt, das ruft jetzt natürlich die Datenschützer mit hochrotem Kopf irgendwie auf die Bühne, ja? Die da irgendwie jetzt Regulierung haben wollen. Aber ich sehe da ehrlich gesagt auch keine Alternative zu. Aber das ist mir auch aufgefallen und das finde ich den ganz interessanten Schritt an diesem Google Plus, der mich jetzt dazu gebracht hat, der überhaupt kein Google-Nutzer ist, außer Google. Also für mich war Google nie ein Ort. Für mich war Google irgendeine Systemfunktion, die eingebaut ist. Ich kann halt damit suchen, ich kann Videos angucken, ich kann auch mal einen Google Doc machen, das ist dann vielleicht sowas. Facebook war ein Ort, Twitter war ein Ort, Spiegel Online war ein Ort, aber Google nicht. Und sie haben es jetzt innerhalb von 2 Tagen bei mir geschafft, also Google Plus ist da für mich so dieser Klebstoff, der diese ganzen einzelnen Google-Produkte, die seit Ewigkeiten rumschwirren, plötzlich zusammenführt, weil du hast ja auch immer diese Leiste, wo du auf andere Google-Produkte zugreifen kannst jetzt bei Google Plus. Jetzt habt ihr mir gerade einen Google Doc geschickt und dann sehe ich plötzlich, da hat mir jemand auf Google Plus geschrieben. Mhm. Also dieser Kit, dieses Ökosystem, was Apple zum Beispiel schon immer hat, durch seine Hardware. Das versucht Google gerade zu schaffen. Und ich glaube, das ist viel mehr Intention von Google Plus, als jetzt Facebook-Killer zu sein. Sondern dieses Ökosystem zu schaffen, die Leute bei sich zu behalten, die Google-ID aufzuwerten als Identifikationsfaktor. Ja. Und das ist unglaublich mächtig. Das sieht man an Apple, wie mächtig das ist, wenn du Leute sozusagen in deinem System hast. Ja. Ich glaube auch, dass es da wirklich auch eine ganz starke Ansage ist, das jetzt mehr zu tun, die Dienste mehr einheitlicher zu präsentieren, also mit der Leiste da oben und einfach diese Verbindung herzustellen und nicht mehr, also ich habe halt Reader benutzt und ich habe Docs benutzt und ich habe jetzt, vielleicht manche haben Kalender benutzt, Gmail benutzen viele und dass es halt jetzt ein Ding ist in irgendeiner Form und dann so zusammenklebt. Und das haben sie ja auch gesagt, dass es so ein Schritt ist und die machen jetzt kontinuierlich immer mehr Zeug. Also das ist Plus 1 ist ja, weiß ich, bei uns, an uns ziemlich vorbeigegangen, aber das ist ja schon, das gibt es ja schon länger, das Google Plus 1, das haben sie ja vorher schon mal rausgebracht, so, und da wusste man noch nicht genau, wieso jetzt das was es ist. Dann auch mit SearchWiki und so und das ging auch in die Richtung, glaube ich. Und an sich, rein von den Diensten her, würde ich es mir ja wünschen, dass diese Integration mehr stattfindet, weil das ja wirklich ein Problem ist mit Google irgendwie. Die furzen da alles Mögliche raus und man weiß teilweise gar nicht, dass es das gibt und wie es zusammenspielt. Ich meine, selbst hier, jetzt haben wir Picasa eigentlich als Bildservice und wir haben jetzt in Google Plus wieder einen Bildservice natürlich, wo man was hochlädt. Ist es auch Picasa, glaube ich, oder? Also zumindest fragte dich da, ob du das integrieren willst. Ist es ein Picasa-Account dann wirklich gleich? Ja, also, okay, hinter den Kulissen ist auf jeden Fall Picasa. Also sowas wäre natürlich an sich nicht schlecht oder YouTube ist auch sowas. Es gibt hier dadurch, dass es hier schon sowas wie Privacy gibt, tendenziell, also wenn ich ein Video hier hochlade, ist es so ein privates YouTube-Video, das gar nicht auf, also das keine YouTube-URL hat. Das ist ein Picasa-Video. Ein Picasa-Video dann auch, okay. Also sie haben praktisch Picasa in Google Plus integriert und YouTube gibt es auch noch, aber kann man nur verlinken von außen. Auf alle Fälle in dieser wilden Landschaft von Google-Diensten, da mal ein bisschen Struktur reinzubringen und es mir als Nutzer einfacher zu machen, das irgendwie so greifen zu können, finde ich auch einen großen Schritt an der Stelle. Und macht mir natürlich auch super Angst, weil also mit allem, was jetzt, also meine Daten bei Google sind echt, da kann man mich komplett. Naja, aber der Spruch, mit dem Google werben sollte, ist ja im Prinzip auch, kommt zu uns, eure Daten sind schon hier. Also habe ich auf Twitter letztens gelesen, fand ich sehr richtig. Aber ich kann euch nur beipflichten, also gerade dir auch mit dieser Metapher von dem Ort, ja, das habe ich auch gemerkt. So. Mhm. Google war immer so nicht verbundene Dinge, die man irgendwie besucht hat und dann war man wieder weg und jetzt ist es halt so ein Hub, so eine Standard Destination, hätte ich jetzt gesagt. Jetzt fällt mir kein deutsches Wort Ziel, ein. Ja. Also so ein Reiseziel im Internet, ja. Wobei ich das angenehm fand, weil für mich hat Google immer zum Internet gehört. Ja. Also es gab ja immer diese Versuche, so eine Art neues BTX aufzubauen fürs Internet. Also so ein Portal, wo ich nicht im echten Internet sein muss, sondern eben hier mein schönes Facebook-Kinder-Internet bekomme. Da hatte ich jetzt bei Google Plus immer noch das Gefühl, dass ich im Internet bin, was ich ganz gut finde. Nicht mehr ganz so, wie es früher bei Google war. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, also dass diese Verbindung da bleibt, dass ich nicht nur in dieser Welt lebe. Ich finde zum Beispiel bei Twitter, da bist du auch angemeldet, aber du springst so oft raus aus Twitter. Ja, gut, durch die Links, dass du das Gefühl hast, dass du noch im Internet bist. Also du bist nicht abgeschnitten. Aber da drehen sie halt auch dran. Also gerade dadurch, dass jetzt die Bilder selber hosten wollen und so. Ja, und die Videos wollen, auch. Die wollen schon alle ihre Ökosysteme ein bisschen dichter machen. Ja. Aber was du noch gesagt hast mit den, Google hat so viel Zeug und man weiß gar nicht, was es alles gibt. Sie haben ja jetzt neu eingeführt auch, dass es in dieser Liste von Diensten, die du auf der linken Seite siehst, so eine Sektion gibt mit Dinge, die du noch nie gesehen hast. Ja, okay, even more. Nee. Irgendwie never visited oder so heißt das. Okay. Ich weiß nicht, ob du es auf dem iPad auch siehst, aber im Browser sieht man es auf jeden Fall. Dann kannst du so die Dienste angucken, oft bei denen man noch nie war. Sehr lustig. Okay, ja, da gibt es einen Haufen Zeug. Also die Realtime-Search zum Beispiel hatte ich auch noch nicht benutzt, großartig. Mhm. Und die hat halt so Twitter und anderen eher zeitlich vergänglichen Kram gut indiziert mit Zeiträumen, wo man einschränken kann. Auch Dienst, den ich nicht mal kannte. Und ich glaube, bei Google... Da ist so viel los und gibt echt ein paar gute Dinge und wenn man das mehr integriert und irgendwie als einheitlich darstellt, das kann nur gut sein. Ja, was wir noch nicht erwähnt hatten, was man auch noch kurz sagen sollte, ist, man kann da auch Video chatten auf diesem G+. Das darf man nicht bloß erwähnt haben, also das darf man nicht bloß kurz erwähnen, sondern gefühlt, wenn man das zum ersten Mal macht, da hast du sofort im Kopf, das ist das Killer-Feature davon oder die Killer-App, weil es ist irgendwie genau das Gleiche, was du immer hattest, also Videochat mit mehr Leuten und es fühlt sich anders an. Ja, also sie nennen sie auch Hangout, was so impliziert, so du hängst rum mit deinen Freunden. Ja, also es ist gar nicht so zielgerichtet, du machst keine Konferenz, ja, sondern du hängst halt rum, guckst zusammen YouTube und irgendwie machst Blödsinn. Ja, und ich glaube, da ist so der Unterschied zu allem, was es bisher gab auch. Ja, und dass es genau zu dem Zeitpunkt kommt, also da bin ich immer ein großer Verfechter von, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Bedürfnis entwickle, diesen Service zu nutzen, da kann ich ihn auch starten. Also ich schreibe was, weiß ich nicht, und man merkt, oh, wir müssen hier uns koordinieren oder so, und dann gehe ich auf den Hangout-Button. Da muss ich nicht Skype anschmeißen oder den anrufen oder so, sondern ich bin eigentlich schon, oder mir ist langweilig, ich drücke jetzt mal auf den Hangout-Button. Also dass du dann, wenn du das Gefühl kriegst, ich würde jetzt gerne den Service nutzen, da schon bist, wo du ihn nutzen kannst. Ich glaube, das ist... Ja, so ein Public Hangout. Also was du, technisch ist es so, du machst brauchst ein Plugin, also mal gucken, wie es dann mit den Mobile-Apps wird, ob man es auf dem iPad auch machen kann, wenn die App kommt. Du musst ein Plugin runterladen, aber danach geht es einfach. Also das ist halt das normale Video-Chat-Plugin, das es vorher auch schon gab. Ja, also im Endeffekt dann über Jabber wahrscheinlich irgendwie großartig im Hintergrund. Und man hat halt irgendwie so eine Video, Mehr-Personen-Video-Action, ja, so wie man das sich so vorstellt. Und so wie das, was das Skype-Geld kostet. Ja, und es klappt irgendwie einfach. Aber bisher, mal gucken, ob das auch so über verschiedene Netze und schwierige ISPs auch so ist. Aber tendenziell dürfte das eine Technologie sein, die auch gut funktioniert schon. Ja, und da kann man also Video abhängen. Genau. Video. Also es kann sich auch schnell verbrauchen, so wie Fotobooth. Vielleicht ist es das Fotobooth von Facebook. Aber vielleicht, ja. Da muss man erstmal erfahren, wie man das nutzen kann und wie man es auch nutzen will. Was ich ein bisschen schade finde insgesamt an dem Google Plus, ist die Orientierung. Das heißt, die Beiträge springen wild durcheinander, die springen wieder hoch, wenn was Neues kommt. Während ich tippe, springt mein Tippfenster weg, weil gerade ein Beitrag reinkommt. Solche Sachen. Ich habe irgendwo kommentiert, bis ich das wiedergefunden habe, was da weiter passiert ist. Das finde ich gerade alles sehr mühsam, Sachen wiederzufinden. Für mich ist es jetzt gerade eher so. Das ist eine interessante Aussage zu Google. Ja, das ist das Stimmt. Für mich ist es gerade eher aus dem Fenster gucken und schauen, wer läuft da gerade so vorbei. Und viele haben das ja sicher auch Twitter vorgeworfen, aber das stimmt überhaupt nicht. Bei Twitter habe ich meine feste Timeline, ich habe eine gute Orientierung, wo ist da was, wie lang ist es her, wie weit muss ich runterscrollen, wo kann ich recherchieren. Das ist bei Google Plus gerade echt schwierig. Ja, sehe ich auch so. Also dieses Live-Updaten nervt mich auch so ein bisschen, aber das ist auch so ein bisschen Google, eingebauter Google-Fehler. Ich meine, mal gucken. Was ich am schwierigsten finde, ist echt, dass man keinerlei Suchfunktion in seinen Timelines hat in irgendeiner Form. Ja, weil ich habe das ist mir jetzt innerhalb der 2 Tage schon passiert, dass ich einen Post gesucht habe und nicht mehr gefunden habe. Ja, ich wollte nachher kommentieren, irgendwas dazu sagen und nee, habe ich nicht mehr. Ich habe den nur gesehen, ich hatte den nicht irgendwie. Also wenn man mit irgendeinem Post interagiert, dann gibt es schon diese unteren Listen von, es gibt diese Notification-Liste eben, wo man Zeug sieht, wo man einfach, wenn man selber zu Kreisen hinzugefügt wird oder wenn man erwähnt wird oder wenn man was geschrieben hat, da kann man das anzeigen lassen. Und es gibt die Incoming-Liste, wo man andere Leute einen angeschrieben haben, die nicht in einem Kreis sind. Dann sieht man das. Aber jetzt gezielt versuchen ist schwierig. Und auch so insgesamt ist es so ein bisschen unübersichtlich, was die Timelines angeht. Also das finde ich jetzt nicht so entspannt. Also auch die Geschichte, wenn jemand was shared wiederum, dann taucht es immer mehrfach auf dann. Also wenn praktisch Leute in meinem Umfeld was weiter sharen wollen, dann wird es im Moment nicht zusammengefügt. Vielleicht wird es später mal zusammengefügt, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch gut so, dass es so oft auftaucht, aber es fühlt sich an der Stelle halt eher an wie Tumblr als wie Twitter. Also ja. Tumblr hat ja auch so dieses Reblogging, mit dem dann der gleiche Content nochmal kommt und so. Also das ist schon irgendwie alles so eine strange Mixtur aus allem, was man so ein bisschen kennt. Mich hat es jetzt noch nicht so wahnsinnig genervt, so wie es funktioniert, außer dieser Hund, der irgendwie die ganze Timeline voll gespammt hat. Und meinte, der kam doch über dich. Ja, aber ich kann mich ja dann trotzdem nerven, wenn das alle weitersharen. Aber ja, also ich glaube, man muss einfach mal abwarten, so wie sich die Sache entwickelt. Und eine andere Geschichte auch noch, so wegen der Orientierung, wenn jemand kommentiert, springt das Ding wieder nach oben. Ja, also so, wenn ein neuer Kommentar ist, kriegt praktisch der ganze Eintrag den Timestamp vom letzten Kommentar gefühlterweise in dieser Liste. Und das macht es für mich ziemlich orientierungslos. Ja. Ich hätte es gerne irgendwie alt und die Notifications sollte es weit oben sein. Aber so in meiner Timeline sollte das nicht immer wieder hochspringen, weil da blicke ich nichts mehr, weil die Abfolge der Posts ist schon auch so eine Basisorientierung, die ich mal hatte, ja, und ja, die ich habe, die mir viel hilft, was ich von Twitter gelernt habe. Ja, und dann auf der anderen Seite, ich habe irgendwo kommentiert in einem Post, er klappt aber die Kommentare immer zu. Er zeigt, glaube ich, immer so 2 oder 3 an. 2, 3 oder wenn du der Letzte bist, dann teilweise nur deinen. Also das ist so ein bisschen deine eigene Heuristik. Aber ja, es kommt einem sehr willkürlich vor und meine eigenen sind auch eingeklappt. Das heißt, ich muss da erstmal meinen suchen, wo der ist und dann klappe ich das Ding auf und dann bleibt es aufgeklappt. Also das ist alles. Weil in meiner Wahrnehmung eigentlich jetzt eigentlich gerade positiv, ja, sodass die Kommentare sich wegklappen. Ja, aber sie klappen sich so willkürlich weg. Ich habe es lieber aufgeräumt. Also, aber es ist nicht aufgeräumt. Also fühlt sich für mich so findet an. Sich ja. nicht so. Weil, ja, wie gesagt, mich interessiert, wo habe ich das letzte Mal interagiert und was ist da dazugekommen? Hm. Also, aber dafür gibt es ja die Notifications. Ja, aber diese Notifications, also wenn das auf dem iPhone mit den Notifications so wird wie bei Google Plus, dann schreie ich aber und laufe davon. Weil da steht halt immer drin, es ist Folgendes passiert. Sie haben hier irgendwas gemacht und da war auch noch was und übrigens hier war noch was und dann war da noch was. Und dann klicke ich mich dadurch 4 Sachen durch, wo irgendwas passiert ist, aber eine Orientierung, dass die irgendwie aufgeräumt sind, dass ich vielleicht ein Icon kriege. Also klar, es gibt noch das Icon mit dem kleinen Ring, dass da jetzt bei den Circles was passiert ist und so, aber für mich, mich schreien die irgendwie an, es ist was passiert. Mhm. Achtung, schau mal. Ich denke, das ist auch sowas, so eine Wahrnehmungsmetapher, wo man sich auch dran gewöhnen muss, glaube ich. Das kann sein. Also, schwierig, ja. Schwierig zu beurteilen für mich gerade. Also ich, mich schreien die jetzt nicht an. Ja, also ich finde die gar nicht ganz übersichtlich soweit, obwohl da relativ viel passiert, auch bei mir. Aber weiß nicht. Ich glaube, das ist sowieso alles so eine sehr subjektive Frage, was einem jetzt taugt bei so einer, bei so einem Webdienst und was man da als intuitiv empfindet und was nicht. Das Lustige finde ich, mehr als eine subjektive Frage ist es oft eine Gewöhnungsfrage. Das auch. Ja. Also wenn ich jetzt Leute darüber schimpfen höre, dass sie jetzt auf New Twitter umsteigen müssen, ich habe genauso geschimpft, als ich vor 6 Monaten auf New Twitter umgestiegen bin, einen Tag lang. Aber man gewöhnt sich halt an das neue Paradigma. Also da ist es echt oft so, man muss dem Service ein paar Tage geben. Wobei, aber ich will jetzt nicht drauf rumreiten, aber bei Facebook hat es bei mir nie geklappt. Also da heißt es einfach so, das ist für mich so ein Monolith, den ich, wo ich immer das Gefühl habe, ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier eigentlich mache und warum ich hier eigentlich bin. Ja, also bei Facebook finde ich halt einiges so schrecklich, wie man es halt schrecklich machen kann. Die ganzen Settings, ich finde nie irgendwas, aber das ist eigentlich ein rückverstärkender Prozess. Ich habe mich deswegen auch nicht so arg auf Facebook eingelassen, dass ich es finden würde. Ja. Ich weiß nicht, das sind so Leute, die ewig mit Excel arbeiten und dann sagen, da ist alles so wahnsinnig logisch und toll gemacht, weil sie es halt seit Ewigkeiten tun. Und über das Stadium bin ich bei Facebook nicht rausgekommen. Wie ist denn das bei dir? Hast du dich richtig drauf eingelassen und hast dann gesagt... Ich habe mir ordentlich reingegraben, gerade was so Privacy-Features angeht, und dann wollte ich auch Gruppen benutzen und so und habe halt festgestellt, das ist alles zu anstrengend. Ja, also das artet in Arbeit aus. Ja, und das ist ja so genau da, warum bin ich ja nicht für da, dass ich jetzt hier meine Facebook-Sachen verwalte und arbeite. Also das wären für mich so auch die zwei Sachen, die ich von einem sozialen Netzwerk fordere. Es darf nicht anstrengend sein. Also es muss einfach und Spaß machen, es zu benutzen. Und das Zweite ist, man muss verstehen, was man tut. Ja. Das sehe ich auch noch nicht ganz. Aber man hat zumindest einen Eindruck von dem, was man tut. Also die Frage, die sich bei mir da stellt, ist so, wie stark deckt sich dann dieser Eindruck mit der Realität? Ja, also wie stark werden die Leute denken, okay, sie haben jetzt das gewitelistet und das kann nie jemand anders sehen? Und wie schlimm ist es dann? Ja, wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, was man denn denkt, was man da tut, funktioniert es dann trotzdem? Ich meine, bei Facebook funktioniert es ja auch trotzdem. Ja, die Leute wissen nicht, dass es öffentlich ist und schreiben sich an irgendwelche Walls sehr private Dinge und da kriegt es halt irgendwann mal mehr mit und die fallen mal auf die Schnauze. Aber für die selber in ihrer jetzigen Benutzungsgeschichte funktioniert es, weil sie sehen es, die anderen sehen es. Also die denken halt nur, die sehen sollen, aber mein Gott. Ja. Ich glaube, abschließend kann man dazu einfach den Herrn zeitweise zitieren. Wir brauchen kein digitales Vergessen, wir brauchen digitales Verzeihen. Das stimmt, ja. Ja, genau. Aber es wird auf alle Fälle bleiben, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das schnell wegstirbt. Also ich bin da schon eher auf der Geschichte, okay, Google Plus ist ein Dienst, der in der Größenordnung von Facebook wachsen wird. Ich glaube auch nicht. Also das sieht jetzt nach was aus, wo sie mal nicht in den Mülleimer gegriffen haben. Ja, also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht so schnell weggeht. Ja. Alleine, weil das Ökosystem da ist. Ja, aber jetzt wollen wir euch nicht weiter nerven mit diesem Google Plus. Das wird sowieso noch breit genug bei allen und dauernd und immer wieder breit getreten. Deswegen kommen wir jetzt zu was anderem und leider nicht ganz so erfreulich. Es gibt so erste Touchpad-Reviews von dem HP Touchpad. Und wir hatten uns ja erhofft, dass es so ein bisschen konkurrenzfähig wäre. Mhm. Ist es, wenn man sich jetzt nur das Betriebssystem anguckt, schon. Aber ich habe jetzt noch kein Review gelesen, in dem nicht auf die etwas suboptimale Leistung und Framerate eingegangen wurde. Und das stimmt mich dann doch bedenklich. Ja, das muss ich leider auch so wahrnehmen. Und ich finde es schade und ich habe hin und her gehadert, ob ich jetzt noch eins shoppen sollte, und ich habe jetzt einfach mal eins bestellt trotzdem, weil allein die Bedienkonzepte und wie sie es gemacht haben, finde ich spannend. Das ist eher so ein Studienobjekt, also dass ich es als Vollzeitgerät verwenden werde, ist unklar, aber so mal zu sehen, wie haben sie es sich gedacht, so gerade wenn man diese wenn man die Geschwindigkeit abschalten kann. Ja? Mhm. Also wenn ich mir das jetzt so als Entwickler angucke und einfach nur so Ideen sehen will und Konzepte, dann funktioniert das ja auch ohne dass es so richtig flüssig geht. Aber die andere Geschichte ist, glaube ich, schon eine, die eigentlich nur Apple so gut verstanden hat, dass gerade wenn du direkte Interaktion hast, das Ding einfach mit 60 Frames agieren muss und wirklich das Ding unter dem Finger sein muss. Und bei allen Tablet- und Touch-Ding-Demos von anderen Geräten, die ich so gesehen habe, ist es immer mal wieder so, dass das einfach so ein Icon, wenn du das trackst, dann auch so wie an einem alten Computer so die Spur hinterherfährt. Und das ist was anderes. Ja, das verunsichert dich, glaube ich, da viel mehr in der Bedienung, als es das jetzt bei Mausbedienen, Computern früher tat, weil wenn du nicht mehr diese Interaktion hast, du wirst direkt was verändern da und dann muss es sich auch gleich verändern. Ja, ja. Ich finde es trotzdem gut, dass es rauskommt und ich hoffe, dass es seinen eigenen Markt hat in irgendeiner Form. Also ich denke nicht, dass es iPad-Kunden abzieht, aber wenn man in so einem HP-Ökosystem ist und dann da ein Tablet dazu haben will, da könnte trotzdem was gehen und das ist auch die Intention von HP, wenn ich so gelesen habe. Also die wollen ja gar nicht irgendwie, also sie würden natürlich schon gerne Marktanteile von Apple abziehen, aber sie haben nicht die Illusion, dass sie es direkt können. Ja, so. Also sie haben sich jetzt mal so positioniert, um dann eben auch einen einfacheren Angriffspunkt zu haben im Prinzip, dass sie sagen, wir wollen eben jetzt erstmal so Enterprise irgendwie den Markt haben und gegebenenfalls halt irgendwie so den PC und nur PC-Markt, dass wir den für uns erschließen. Mhm. Ja. Also ich hatte vorher nicht viel drüber gelesen und habe mir jetzt mal so eine Review angeguckt oder zwei, eine von der Süddeutschen, wo ich da hatte ich so das Gefühl, die haben den Pressetext von HP irgendwie umformuliert. Soll ab und zu passieren? Also da hatte ich spontan halt den Eindruck, da geht es jetzt darum, eben auch irgendwie was anzubieten mit einem anderen Betriebssystem, aber sich irgendwie Gedanken zu machen, was Tablet sein könnte oder was man anders machen könnte, ging halt nicht über das hinaus, was ich von einem nicht iPad immer verlange, nämlich dass es einen USB-Anschluss hat und Flash läuft. Mhm. Weil ich meine, wenn die das nicht können, was wollen die dann überhaupt machen? Aber ja, also das ist halt ein Klon. Also ich weiß nicht, welche Impulse das für Apple bringen sollte. Und das möchte ich eigentlich, dass ein Gerät kommt, wo Apple dann sagen muss, jetzt müssen wir uns aber auch nochmal auf den Hosenboden setzen und uns anstrengen. Das fände ich schön. Wobei das so eine Geschichte ist, die kriegst du bei Apple nicht, wenn du nicht wirklich jemanden hast, der sie total dominiert. Ja, ansonsten wird Apple nicht so reagieren, weil die machen ihren Schmuh und sehen schon auch, was da so passiert, aber da wird, also diese Funktion hat, glaube ich, keine Firma sonst auf Apple. Also was ich persönlich gerne sehen würde, und das habe ich eigentlich bei dem WebOS schon auch gesehen, ist halt so ein paar eigene Bedienkonzepte, eigene Ideen und auch trotzdem, die jetzt nicht so Desktop-mäßig sind. Ja? Bei Android ist viel so fummelig, klein, Desktop-mäßig. Selbst die Google Plus, wenn man jetzt an der Stelle die Google Plus iPhone-Ansicht, die ist halt einfach super fummelig. Da ist oben die Zeile irgendwie 10 Pixel hoch oder so, die nächste ist nur 20 und wenn man sich die grundsätzliche Richtlinie so 40x40 Pixel, um leicht zu treffen mit dem Finger, da nimmt, trifft da nichts und das ignoriert Android und Google einfach grandios. Ja? Und so Geschichten habe ich bei WebOS noch nicht gesehen, ja, bisher. Ja, mal gucken, wie es denn jetzt bei der Tablet-Umsetzung ist. Ich weiß nicht genau, wie sie sich halten wollen. Also ich hoffe, dass sie eben irgendeinen Markt finden, ja, dass sie dranbleiben. Einfach, dass sie dranbleiben und da halt noch was machen gegenüber. Dass es nicht nur Android und iOS geben wird. Es wäre halt wichtig, dass irgendjemand mithalten kann mit iOS auf Tablet. Das ist halt momentan nur sehr begrenzter Fall bei Android und dann ansonsten halt irgendwie gar nicht. Und es bräuchte halt zumindest so diesen Kopf-an-Kopf, diese Kopf-an-Kopf-Situation, um dann halt irgendwie Ansporn zu geben, nach vorne weg zu innovieren. Ja, aber das sehe ich momentan nicht. Ja, mal gucken. Es kommt raus, ich habe es bestellt. Wir werden nochmal drüber reden, zwangsweise dann. Ich zumindest. Du hast wieder Gadgets bestellt, die du dann scheiße findest. Ja, genau. Der Chat kennt mich schon. Es ist noch kein ganzes Zimmer, meine Damen und Herren, aber es ist nah dran. Ja, ja. Außerdem bestellen könntest du jetzt ein Thunderbolt-Kabel. Ja, es gibt jetzt schon mal ein Kabel. warum habe ich das erwähnt? Also, ich meine, Thunderbolt haben sie eingebaut. Das ist, stört nicht, ja. Mhm. Kann man ganz normal die Apple Displays noch anschließen, weil es eben derselbe Port ist wie der Mini Display Port. Und jetzt kommen dann die ersten Geräte dafür, also so ein Raid, glaube ich, ist jetzt gerade am rauskommen. Ja, ja, genau. Und was man dafür eben braucht, ist ein Thunderbolt Kabel, also kein Mini Display Port Kabel, sondern ein Thunderbolt Kabel. Das hat damit zu tun, dass wohl die Übertragungsraten andere sind, nochmal die ein aktives Kabel brauchen. Hm. Ein aktives Kabel heißt, im Stecker selber auf beiden Seiten ist nochmal ein entsprechender Chip mit Firmware, der dann die Kommunikation noch irgendwie kontrolliert. Okay, interessant. Und das fand ich an sich interessant. Hat dann zur Folge auch, dass so ein Kabel halt nicht mal irgendwie die Apple Steuer 20 Euro kostet, sondern die Apple Steuer 50. Ja? Mhm. Also so ein Thunderbolt-Kabel kostet mal $50. Ja? Ja, saftig. Und da zitieren halt so die Presse rauf und runter halt diese FireWire-Geschichte von damals und wahrscheinlich auch gar nicht so zu Unrecht. Mal gucken, wie sich es entwickeln wird, aber bei FireWire war es ja irgendwie ähnlich. Das ist irgendwie nur auf einer, das ist nur, dass die Adaption so ein bisschen hinterherhinkt. Andere Anbieter sind auch nicht so heiß drauf, auf Thunderbolt irgendwie einzubauen. Also es gibt welche, die wieder zurückgerudert sind. Es gibt welche, die das irgendwie mit einem gemischten USB-3-Port machen, mit nochmal einer optischen Halterung, also optischen mit einem optischen Kabel, das dann nochmal ein ganz eigenes Ding ist, das dann auch nicht PIN-kompatibel ist zu dem, was jetzt ist, also zumindest nicht direkt. Also es ist schon erstmal so eine Apple-Insel-Lösung, die eigentlich ein Standard ist. Und ob es zu dem Preis dann sich hält, hängt dann eher davon ab, glaube ich, wie viel die Apple-Leute dafür zahlen. Ja, und es hängt vor allem auch davon ab, wie weit das Intel weiter pusht, glaube ich. Ja, also sie hätten halt diesmal, wenn man es vergleicht mit FireWire, den sinnvolleren Partner am Start. Mit FireWire haben sie ja zusammen mit Sony mehr oder weniger da die Lizenzen rausgehauen. Jetzt mit Intel könnte man hoffen, hätten sie so mehr, also würde sich da vielleicht mehr Sinn ergeben, so, aber muss man abwarten. Also ich halte es für eine coole Idee und ich finde es auch gut, weil so Target-Disk-Modus funktioniert, man kann drüber auch booten und auf lange Sicht kann man da halt so eine SSD extern anschließen an den Bus, ja, also so mit der Geschwindigkeit, die man haben will. Das wäre bei mir sowieso, würde ich sofort kaufen, einen SATA-Dock über Thunderbolt, würde ich zu Hause dann anstecken, weil im Moment ist es halt mit USB der totale lächerliche Ding. Die Platte ist mit einer Geschwindigkeit dran, die überhaupt keinen Spaß macht. Ja. Und da gibt es eigentlich keine Gründe dafür. Ja, so Geschichten. Es gibt Geräte, die würde ich gerne haben. Ich würde wahrscheinlich auch das Kabel kaufen. Es gibt wahrscheinlich mit der Apple-Klientel auch trotzdem noch die Leute, die auch ein bisschen mehr drauf einsteigen würden. Von der Masse her viel mehr als bei FireWire damals. FireWire 800 hat ja auch jetzt lange Zeit überlebt in irgendeiner Form. Also der Port wird überleben, aber ob er halt so... Naja, es hat aber massiv an Bedeutung auch verloren. Ja, also FireWire 800 hat halt... Also im Vergleich zu dem FireWire 400 in groß und klein eine vernachlässigbare Verbreitung, weil halt die Videokameras mittlerweile alle USB sind. Und Videokameras waren für mich so das Ding, über das sich FireWire so noch propagiert hat. Ja. Videokameras sind auch USB inzwischen? Mhm. Also so USB im Sinne von... Also da ist halt ein Medium drin, eine Platte oder ein Flash, genau. Und dann habe ich halt dann USB... Genau, aber für Live ist es nach wie vor FireWire gewesen und auch immer noch... Also ne, für Live ist es jetzt... So Blackmagic und sonst irgendwas. HDMI. Ja. Ja, mal gucken, was da so bei rauskommt. Also ich meine, den Clou, den sie gemacht haben, ist, dass sie ja keinen zusätzlichen Port gemacht haben, sondern wirklich einfach nur, dass es ihr Display-Out ist auch komplett. Und das ist für Apple schon mal gut. Die anderen werden da aber auch nicht aufspringen. Mal sehen. Es gibt auf alle Fälle jetzt ein Kabel für 50. Und die Airs mit Thunderbolt sind auch immer noch gerüchteweise irgendwie demnächst bald. Kommen ganz bald. Ja, morgen. Ja. Oder so. Jo, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir kein gültiges Wahlrecht mehr. Ja, genau, und zwar seit heute, oder? Seit heute, genau. 1. Juli 2011, wenn jetzt die Revolution ausbricht. Ja, gut, und danach gewählt werden will, dann ja, genau. Können wir das nicht. Das ist ein schlechtes Beispiel. Wenn die Regierung zusammenbricht in irgendeiner Form. Also da muss man so eine Bahnsteigkarte kaufen. Passieren wird, ja. Nein, es ist einfach deswegen so wahnsinnig peinlich, weil die jetzt 3 Jahre Gnadenfrist vom Bundesverfassungsgericht hatten, da noch was zu ändern. Ich erinnere mich noch, ich habe das nur auch durch Zufall jetzt wieder mitbekommen, weil vor kurzem das jemand geschrieben hat, vielleicht sogar du, weiß ich nicht, Ja, aber das mit der Gnadenfrist habe ich mich noch erinnert und da war schon die Aussage, ja, wahrscheinlich sitzen sie es aus. Und ja, scheint jetzt passiert zu sein. Ja, eine Regierung verliert ja schon ein bisschen Autorität, wenn sie solche Sachen macht, wie sie macht, aber vor allem, wenn sie das Wahlrecht nicht ernst nimmt und auch da die Fristen nicht einhält. Mhm. Also, was ich mich ja frage, was würde jetzt passieren, wenn morgen die Koalition irgendwie sagt, so jetzt machen wir nicht weiter? Also wenn wir quasi Neuwahlen bräuchten aus irgendeinem Grund, was würde dann passieren? Was würde dann passieren? Also wahrscheinlich müsste das Bundesverfassungsgericht ein Notwahlrecht vorschlagen. Okay. Ja, so habe ich das auch gelesen. Dass so das Bundesverfassungsgericht dann jetzt irgendwie ein entsprechendes Wahlrecht dann vorgibt und an dem wird dann gewählt und dann wird, glaube ich, der erste Schritt des Parlaments aber, um wieder zu sein, auch das Wahlrecht dann zu machen. So ungefähr. Muss man alles irgendwie so. Und was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, der jetzige Bundestag bleibt gültig gewählt. Ja. Also egal, ob wir jetzt ein Wahlrecht haben oder nicht. Mhm. Das heißt, der kann auch nach der Frist ein neues Wahlrecht beschließen, was dann automatisch gültig ist. Tja, wissen wir auch nicht so genau. Ja, irgendwer muss das ja jetzt tun. Ja, also es ist ja. Oder sind wir jetzt einfach in der Regellücke gefallen? Ich glaube an sich, weil sie halt eine Frist vom Bundesverfassungsgericht bekommen haben, der sie nachgekommen sind. Also das hat schon auch irgendeine Art von Bedeutung. Ich weiß nicht, was da jetzt als Strafe bedacht ist. Aber irgendwas muss ja da drin sein. Ja? Du mach halt, ist es ja nicht, wenn du von dem Gericht zu irgendwas verdonnert wirst. Ja, das Bundesverfassungsgericht schwebt ja so über allem anderen, dass sie gar keine Strafe brauchen. Weil was die sagen, gilt einfach. Aber das Interessante ist, warum sind wir jetzt in der Situation? Also irgendwie hat sich keiner drum gekümmert. Das Erste, was ich vom neuen Wahlrecht gehört habe, war 2009 vor der Bundestagswahl. Da haben, glaube ich, die Grünen einen Entwurf eingebracht und die SPD hat nicht zugestimmt, weil sie ja die Koalitionstreue halten musste, einen Monat vor der Wahl. Ja. Aber seitdem ist eigentlich nicht viel passiert. Und interessant ist ja, man sagt ja bei solchen Sachen immer, ja, es muss eine große Mehrheit geben im Bundestag, wenn man das Wahlrecht ändern möchte. Ja. Und den Konsens hat wohl CDU, CSU und FDP, die haben die jetzt wohl auch gerade verlassen und sagen, wir machen unseren eigenen Vorschlag, der hauptsächlich darauf abzielt, dass du einen Regionalproporz hast. Also denen ist vor allem wichtig, dass aus jedem Kaff, aus jedem Wahlkreis jemand im Bundestag sitzt. Und danach versuchen die eben das jetzt zu machen. Aber schauen wir mal. Also das wird sich sicherlich noch irgendwie lösen lassen. Peinlich ist es trotzdem. Könnte aber auch jetzt sein, dass Schwarz-Gelb das einfach durchboxt und es wieder vom Bundesverfassungsgericht landet. Und da kann man dann bloß hoffen, dass die Regierung noch 2 Jahre durchhält. Ja, eben. Also das könnte halt, man könnte so zurücktreten, so dass so wie sich Schröder abgelöst hat, also abgewechselt hat, wenn so einen Stunt machen würde, der wäre jetzt noch absurder. Also da es könnte. Eigentlich in der Vergangenheit ist in so Situationen die Regellücke benutzt worden. Also es ist irgendwie so, Schröder ist da vorher irgendwie zurück, weil er jetzt sich erhofft hat, dass es eine bessere Situation ist und hat sich nochmal wählen lassen. Kohl hat so überhaupt seine Kanzlerschaft bekommen, glaube ich. Das war auch so eine Situation, okay, ich spiele ein bisschen mit dem Regelwerk jetzt und optimiere das auf mich hin. Also die Frage ist, nutzt diese Situation vielleicht jemand, weil es eine Lücke gibt, die keiner blickt? Ja, also das wäre vielleicht spannend. Ja, eine Lücke, die undefiniert ist. Ja, aber dann, wenn man mit viel Power das behauptet, ja, und dann macht, also es gibt im Moment, glaube ich, nicht die Situation, weil es keine stark genugen Player gibt da oben, aber das ist so das, was ich, den Eindruck, den ich von der Vergangenheit habe, so Regellücken im Wahlsystem und in so Geschichten werden gerne für irgendwas benutzt. Ja, das ist auf jeden Fall der Fall. Aber ich schätze mal, selbst wenn das alles irgendwann gelöst wird, ein wesentlich besseres Wahlrecht ist nicht in Sicht. Nee. Da gibt es halt viele, viele Sachen, die eigentlich verändert werden müssen. Da kann man eigentlich nicht oft genug auf die Website www.wahlrecht.de auch hinweisen, die da immer schöne Artikel dazu schreibt und das auch schön klar macht, was so das Problem ist. Ja. Ja, man kann nur auf Besserung hoffen an der Stelle. Definitiv. Aber das dauert und dauert bestimmt. Lang dauert es nicht mehr bis zum 4. Juli. Ja. Und man merkt es auch schon im App Store, dass es nicht mehr lang hin ist, bis zum 4. Juli. Ja, da gibt es dann schon ab 1. Juli billige Spiele schon wieder mal. Ja, auch vorher schon. Also so ein bisschen vorher war das, ja. Ich habe irgendwie, du hast hier Gameloft aufgeschrieben, die diverse Titel jetzt billiger anbieten. Ich habe irgendwie auch noch, ich weiß gar nicht mehr, wen ich da gesehen habe. Irgendjemand anders hat auch noch einen Sale schon gehabt. Mhm. Also ich sind auf alle... Adult Swim mit Robot Unicorn Attack und der ganze Kram. Genau, so die ganze Ecke. Ich habe deshalb die Gameloft-Titel aufgeschrieben, weil ich wollte die auch mal anspielen jetzt. Und ich habe einfach mal dann die Bagage gekauft. Die Bagage? Ja, also das ist ja irgendwie... Also die haben halt einen Dollar-Sale gemacht für alles. Mhm. Was ich hier so erwähnt habe, also Dungeon Hunter 2 zum Beispiel, ich habe Dungeon Hunter 1 damals gekauft und ein bisschen gespielt, aber das Interface hat mich zu sehr aufgeregt, dann habe ich nicht mehr viel weiter gespielt, ist so ein Diablo-Klon im Wesentlichen, ja. Dungeon Hunter 2 genauso, ein bisschen besser vom Interface her, also ich habe es auch nur angespielt, aber ist okay, ja, mhm. kann man kaufen. Nova 2 ist so der Halo-Klon. Ja, also ja, richtig. Gameloft macht ja eigentlich nur so von großen Spielen die Klone, macht es aber in einer relativ guten Produktionsqualität. Also es ist halt so, es fehlt halt so das gewisse Etwas, das so dem Ding die gute Story gibt und dass es wirklich viel, viel, viel Spaß macht, weil man halt so reingezogen wird. Aber es ist trotzdem, es ist gut gemacht. Die Grafiken sind hübsch, die Spielmechanik funktioniert. Es fühlt sich halt so ein bisschen entkernt an immer. Ja. Also auch ein bisschen seelenlos. dieses WoW-Klon-Dings da, irgendwie Order and Chaos heißt das, glaube ich. Das ist auch so ein Morpege, wie es auf Zero, wie heißt es? Zero Punctuation immer heißt. Morpege. Aber irgendwie fehlt dem so die Seele von World of Warcraft oder wem auch immer. Ja. Ja, also, und so geht es mit den Titeln hier weiter. Starfront Collision ist halt ein Starcraft Klon, und zwar so ziemlich. Es gibt auch drei Rassen und da ist natürlich, funktioniert die Mechanik nicht so gut, aber wobei das für mich so in die Größenordnung von Red Faction und sowas geht, also so die Command & Conquest sind ja auch irgendwie abgestiegen und da ist es eigentlich, hat es mir auf Anhieb sogar besser gefallen als die hinteren Command & Conquest, die haben mir nicht so gut gefallen. Und dann Sacred Odyssey, was so ein Zelda-Klon ist. Ja. Ja, richtig, das war das Zelda-Klon. Und den wollte ich mal anspielen jetzt auch, die gibt es sogar für umsonst und dann für In-App-Purchase im Moment auch $1 dann, wenn man die volle Story kaufen will. Ja, auch ein bisschen entkernt, aber an sich alles ordentliche Spiele, wenn man so diese Genres mag, kann man die auch bedenkenlos mal kaufen für den Preis. Also zum Vollpreis würde ich immer so, ist die Seelenlosigkeit mir zu stark, aber so für die Situation jetzt geht's. Genau, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Ja, und auch ansonsten, ich habe gerade noch gelesen, EA und G5 Entertainment haben auch Sales jetzt zum 4. Juli. Ja. Also da könnt ihr mal im App Store gucken. Es gibt momentan sehr viel, sehr billig. Ja. was ich noch erwähnen wollte, war der Fling, den ich mir geshoppt habe in Amerika. Den habe ich nämlich in dem Kontext jetzt mal ausprobiert, weil so Dungeon Hunter ist so ein Spiel dafür. Also was ist der Fling überhaupt? Der Fling ist mit zwei Saugnäpfen versehener Aufsatz fürs iPad mit einem so ein bisschen Analogstick dann, den man dann hat und den man auf diese virtuellen Sticks setzen kann, um dann eben zu spielen. Und den klatscht man da so dran und macht den Analogstick so in the center, genauso an den virtuellen Stick, wenn der an einer fixen Position ist, und dann kann man da relativ gut spielen. Also man hat so dieses haptische Feedback, was man von einem Analogstick gewohnt ist, der Kontakt funktioniert gut, also es ist nicht so, dass es das iPad nicht erkennt. Das einzige Problem, das ich ein bisschen hatte, war, ich habe bei Rise of Aiden, Sacred Odyssey, habe ich ein bisschen gebraucht, habe ich ein bisschen länger gespielt damit, und da habe ich halt festgestellt, okay, der virtuelle Analogstick ist ein bisschen zu weit in der Reichweite. Das heißt, um zu rennen, musste ich immer mit sehr viel Kraft an den Rand dieses Flings drücken. Ah. Und wenn man das dann macht, dann verrutscht der so seitlich, weil die Saugnäpfe sind halt Saugnäpfe und deswegen sind sie gut dafür, dass das Ding nicht runterfällt, aber seitlich verrutschen geht halt trotzdem noch. An sich muss ich sagen, es funktioniert erstaunlich gut. Es ist zwischendurch halt nervig, weil diese Transparente, das Transparente drumherum halt auch stört, weil die iPad-Spiele ja drauf, nicht darauf ausgelegt sind, dass da irgendwas davor, vor dem Stick wirklich hält oder ist. Und dann ist es bei Zwischensequenzen so, dass man halt da irgendwie Zeug schlecht lesen kann und das auch nicht mal eben so spontan wegmachen kann, gut, weil er das ja bisher drauf genapft. Für Spiele so wie Geometry Wars oder sowas könnte ich es mir, glaube ich, ganz gut vorstellen. Da muss ich noch ein bisschen mehr tun. Für die Spiele jetzt von Gameloft war es eigentlich überall so, dass ich gemeint habe, nee, ich nehme es nicht her. Okay. Kannst du da tappen oder ist der immer drauf? Nee, der ist eigentlich nur drauf, wenn du ein bisschen drückst. Also ab und zu tut er auch ein bisschen von alleine hindrücken, aber er ist eigentlich so reagieren tut er hauptsächlich dann, wenn du drauf drückst. Was kostet der Spaß jetzt? Den habe ich in Amerika im Apple Store gekauft, glaube ich, für $20. So also zwei Stück für 20. Vier Stück für 20, okay. Oder waren es zwei Stück? Weiß ich nicht mehr. Nee, es waren zwei Stück, genau. Ich habe zweimal zwei Stück gekauft. Okay. Kommt in einer ganz netten, mit so einer ganz netten kleinen Säckchen. Ist an sich okay, Produktionsqualität ist auch in Ordnung. Ja, ist halt schon ein bisschen happig, so für ein bisschen Acryl und zwei Saugnäpfe irgendwie. Ja, $10, aber ja. Da kann man sich ein Viertel Thunderbolt-Kabel kaufen. Ja, ich meine, zur Not drucke ich den auch mit dem MakerBot aus. Ja. Also ja. Nicht ganz, aber ja. Genau, aber den wollte ich nur mal erwähnt haben, weil den habe ich eigentlich auch schon länger und ja, wie gesagt, hat ein bisschen das haptische Gefühl und für vielleicht andere Spiele taugt er mehr. Gerne auch Kommentare von euch, wenn ihr sowas habt oder mal ausprobiert habt, wer damit gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Jo. Dann habe ich hier Tweetbot Fragezeichen auf unserer Agenda und weiß nicht genau, was Fragezeichen. Ja, ich wollte einfach bloß nochmal meinen Mut hier darlegen, dass ich jetzt versuche, auf Tweetbot umzusteigen, nachdem Twitter irgendwie gefühlt nicht mehr weiterentwickelt wird, seit Twitter das aufgekauft hat. Och. Ja, ein bisschen Koreanisch haben sie noch reingepackt und die Dickbar rein und rausgenommen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da noch viel geht. Und Tweetbot habe ich geschenkt bekommen als App, vielen Dank auch nochmal, und habe ein bisschen rumprobiert. Wir haben einfach ein paar Features gefehlt, jetzt aber gibt es auch zum Beispiel Favstar-Support und viele andere Sachen. Es ist jetzt nicht unbedingt besser als Tweety, aber scheint in eine gewisse Richtung zu gehen und die hören wohl auch zu, wenn man irgendwelche Feature-Requests hat. Also ich werde es mal weiter ausprobieren. Finde es ganz gut. Es hat vor allem ein Feature, was ganz nett ist, dass man die Timelines schnell auf Listen umstellen kann. Das heißt, ich kann anstatt meiner Timeline eine Liste anschauen lassen. Und das ist, glaube ich, ganz praktisch, weil diese Listen habe ich kaum verwendet. Ja, ich verwende die Listen auch gar nicht eigentlich, muss ich sagen. Ja. Ich habe halt gehört, dass Tweetbot halt durch diese Gesten vor allem überzeugen kann, so, die man machen kann, aber mir persönlich ist das jetzt nicht so ins Herz gewachsen, als ich es mal kurz probiert habe. Vielleicht sollte ich es mir wieder angucken. Also als ich es probiert habe, waren eben viele Features, die mir wichtig waren, noch nicht drin. Ich finde es ein bisschen klobig, auch wenn ich zwar die UI mag, aber es ist immer so 2 Pixel zu viel. Ja, es ist so ein bisschen zu viel Kitsch. Echt? Findest du zu viel Pixel? Also ich finde es gar nicht, ich finde es eher so ein bisschen zu fummelig. Mir geht es sogar andersrum, ich finde es ein bisschen zu fummelig und ich mag den Stil an sich nicht so gerne. Ja. Ich akzeptiere ihn für Pastebot, weil er da irgendwie bei Pastebot als App was taugt und ich einfach die Funktion brauche. Aber so, es ist ein Stil, und er ist so durch die Bank und sie haben eine Idee, aber es ist so überhaupt nicht meiner. Ja, das ist so meine Verbindung dazu. Ah, ich glaube, ich muss mir das mal angucken, aber irgendwie habe ich auch so nach wie vor das Gefühl, dass ich so einen Twitter-Client will, ohne irgendwelche... Ohne was? Ohne Kitsch. Ohne Kitsch, ja. Kannst du Brizzly verwenden jetzt. Bitter. Diese Vergangenheit. Ah, hier hätte ich meine Listen. Okay, ja, das finde ich ganz schön, so oben drauf tappen auf Timeline und dann kann man wirklich direkt auf die Listen wechseln. Das macht so 2-Tap-Access zu den Listen, ist schon schick. Tja. Ja. Gut, das sei damit empfohlen. Guckt euch das mal an. Was wir euch auch noch empfehlen können, wenn ihr irgendwie viel zu viel Zeit habt und nicht mehr arbeiten wollt und sowieso eure Lebensmittel vom Amazon geliefert bekommt. es gibt jetzt WoW für umsonst zum Spielen. So, nachdem letzte Woche Team Fortress 2 für umsonst war, hat jetzt Blizzard diese Woche gesagt, so hier, WoW bis Level 20, mit ein paar Einschränkungen, könnt ihr euch runterladen, könnt ihr spielen, bitte sehr. Ja. Spannender Move. Finde ich bitter. Ja, so, weil also, das Heroin ist jetzt frei, so für die ersten 20 Schüsse. Ne? Ja, aber in den Größenordnungen ist es ja noch nicht so Heroin. Also das Heroin fängt ja dann erst an, irgendwie Level 60 mit so Crews, sonst irgendwas, oder nicht vor Level 60 schon, aber ich finde es eigentlich ganz nett. Also den Teil habe ich auch noch, bis Level 20 habe ich mit allen Rassen gespielt und habe mir die Welt mal angeguckt und das ist okay. Ja. Also jeder, der sich World of Warcraft mal angucken wollte, kann das an der Stelle tun. Ich würde nicht dazu raten, das in der Gruppe zu spielen oder mit entsprechenden Leuten in Kontakt zu kommen, die es viel spielen, weil dann ist es dies echt, das ist so ein Zeitvernichter einfach als große Maschinerie, für die sie auch noch Geld nehmen. Also bei World of Warcraft hört meine Toleranz auch irgendwie ziemlich auf, interessanterweise. Ja, ja. Also ich habe im persönlichen Umfeld auch Leute gehabt, die da sehr drauf waren, ja, um es mal irgendwie gleich in dem Jargon auch zu formulieren. Und das war dann auch schon so grenzwertig, wo ich auch so drüber nachgedacht habe, so schreitest du da jetzt ein, sagst du da so, hey, raide vielleicht heute Abend mal nicht. Aber ja, es hat sich dann von selbst gegeben, Gott sei Dank. Ja. Ja, also das finde ich aber so, die letzte Ausbaustufe ist so das Schlimmste. Der Weg dahin, also das, was jetzt frei ist, finde ich nicht schlimm, weil da ist es so, da passiert sowas noch nicht. Also umgekehrt wird halt auch immer gesagt, so der eigentliche Endgame-Content ist ja sowieso das, was das Spiel ausmacht. Bis dahin hat man es ja eh nicht gesehen. Naja, aber von allem, was ich da von Videos gesehen habe, ist es echt anstrengend. Also diese Raids, machen die Spaß zuzugucken? Also ich habe mir die früher gerne angeguckt, ja. Ich habe nicht mitgespielt, habe ich gerne zugeguckt. Ich fand aber gerade so, wenn ich mir vorgestellt habe, ich bin jetzt einer dieser Menschen, der jetzt einen Millimeter nach vorne geht und dann heilen drückt und dann wieder einen Millimeter nach vorne und keine zwei Millimeter, weil dann kommt der Gegner auf mich zu und alle sind tot und ich bin schuld. Genau. Ja, das ist doch alles irgendwie Stress pur. Das wäre mir auch zu viel Verantwortung an der Stelle. Einfach, also das ist Arbeit. Wie viel Zeit kann man denn da so vernichten? Bis Level 20. Oh, jede Menge. Inzwischen gibt es ja auch irgendwie x Rassen mehr, aber also, sie haben es ein bisschen beschleunigt, wie man levelt am Anfang. Also bei mir war das schon so durchaus, ich denke, pro Rasse so ein, zwei Wochen, wenn du nur abends spielst, kannst du schon verbraten. Je nachdem, wie konzentriert du das machst, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und gerade wenn du mit mehreren Charakteren spielst, kannst du dir ja gegenseitig massiv zuarbeiten dann auch. Ja. Also man hört auch die Geschichten von bis auf Level 60 hoch in ein paar Tagen, aber ich denke, du bist schon, also gerade wenn du das jetzt irgendwie nicht Vollzeit spielst und nicht irgendwie Hilfe beanspruchst, bist du schon ein bisschen beschäftigt. Ja, gerade wenn du dann mehrere Rassen und mehrere Klassen noch ausprobierst. Und ich würde an der Stelle eben auch dann dazu raten, dann in diesen unteren Levels halt so ein bisschen so sich langsam diese Welt anzugucken und einfach mal so ein bisschen auch die Quests durchzulesen. Das ist ja sowas, was man bei World of Warcraft später überhaupt nicht mehr macht. So, da gibt es ein Fragezeichen, Klick, dann gibt es drei Sachen, die du machen musst und dann machst du drei Sachen und dann gehst du wieder zurück. Und es gibt schon noch diese Quest-Hintergründe ein bisschen und es gibt so ein bisschen Story da drumherum, auch um das Gehen im Wald, schnetzel 20 Schweine und bring die Hauer wieder zurück oder heile drei Bambis oder sowas. Und wenn man halt aus jeder Startlocation so eine Rasse spielt und dann sich da ein bisschen so umguckt, das ist schon auch ganz schick. Ja, und da halt mit Zeit lassen, auch nicht jetzt irgendwie durchpowern, um zu leveln, sondern einfach so ruhig durchspielen. Ein bisschen ist okay. Lore auch dann lesen. Macht das mal, guckt euch das mal an, wenn es euch interessiert. Kostet jetzt nichts. Ja. Ihr habt nichts zu verlieren außer Zeit. Und damit kommen wir dann auch schon zum letzten Punkt für diese Woche. Ist mir empfohlen worden von Nils, schönen Gruß. Und der hat das gehört bei Mobile Max. Ja, habe ich auch gehört. Auch schönen Gruß. Und es geht um Monster Soup, ein iOS-Spiel. Ja, das hat Tim empfohlen. Wenn Tim Spiele empfiehlt, wird es bei mir immer skeptisch, weil der ist ja nahezu Nicht-Spieler. Ja, habe ich auch gewundert, dass Tim mal ein Spiel empfiehlt. Ist so eine Art Dr. Mario. Ja. Also du hast so Monster, also so kleine, knubbelige, knuschelige, wie auch immer man das sagen will, Wesen, die von unten nach oben hochscrollen. Und du willst gleichfarbige Monster miteinander verbinden, indem du da eine Linie fährst mit dem Finger. Es gibt allerdings zwei Sachen, die das schwierig machen. Nämlich einerseits bewegt sich das unaufhaltsam nach oben alles. Und wenn du nicht schnell bist, dann dotzen die oben an. Und andererseits kannst du nur Monster verbinden, die durch eine gerade Linie verbindbar sind jeweils. Also du kannst nicht, wenn zwischen zwei Roten ein Blauer ist, die zwei Roten verbinden. An sich hört sich das nicht schlimm an, wenn die oben andotzen. Was aber passiert, wenn die oben andotzen, ist, dass sie sich dann in Eisklumpen verwandeln und dein Bildschirm langsam von oben nach unten zuwächst. Und sobald dieses Eis den unteren Rand erreicht hat, auf irgendeine Art und Weise, auf irgendeiner Seite, ist dann auch das Spiel vorbei. Total lustig, total knuddelig gemacht irgendwie. Und halt so ein Hektik-Spiel im Prinzip auch. Wo man halt Schweißausbrüche bekommt, wie ich bei dir gerade sehe. Und ja, also wenn man viele gleichzeitig miteinander verbindet, gibt es dann noch so Sonderitems, irgendwie so ein Beachball und eine Bombe, mit dem es dann hell wird oder du ein bisschen Eis wegsprengen kannst. Ich finde es einen ganz kurzweiligen Titel. Ich habe es irgendwie gestern Abend auch ein bisschen gespielt und war auch gleich gefangen. Ja, also ist eine Empfehlung, kostet irgendwie 1,79, keine Ahnung, was die deutschen Preise sind. Das war irgendwie günstig, wie ich es gekauft habe. Ja. Das weiß ich, weil ich habe das irgendwo oder es war ein Dollar gekauft, weil es halt irgendwie gerade gefeatured wurde. Mhm. Und ab und zu kaufe ich einfach das Zeug, was gefeatured wird, um es mal anzugucken. Was ja, denn du so verlierst alles auch gerade extrem. Ja, ja, ich verliere extrem, weil aber ich habe auch noch nicht raus, wie man geschickt spielt. Ja. Also man kann sehr hektisch sehr viel durch die Gegend fingern, aber irgendwie was ist halt, ich habe gerade das Level geschafft. Glück gehabt. Und dann ist es abgestürzt. Sehr gut. Sehr gut. Aber, das ist also die Empfehlung von uns. Sieht lustig aus. Ja. Ist Universal, also gibt es für iPad und iPhone in einem und kostet, du hast es gerade offen, 79 Cent. Oh, dann 79 Cent. Shopp ich ja, dann siehst du mal. Gleich mal hier. Aber ich weiß nicht genau, wie man es besser spielt. Das ist schon so ein Beschäftigungsding. Ich glaube auch. Aber und was mich ein bisschen geärgert hat, ist, es unterstützt kein Multitouch. Also ich würde gerne mit zwei Fingern, also gerade auf dem iPad würde ich gerne sowas machen. Ja. Und das finde ich dann wieder so ein bisschen ein Manko da dran. Ja, weil alles, was man irgendwie mit mehr Finger bedienen könnte, sollte auch so gehen. Also bei Galcon war das zum Beispiel großartig, dass du irgendwie einfach mehr Fingerzeug machen musst. Und das andere Spiel, Illis, das Tim mochte. Illis war ja, auch Illis, ja, habe ich aber nie spieltechnisch. Das war von der Grafik her zu abstrakt, ich habe spieltechnisch nicht geblickt. Also okay. Ich bin auch, also schon verstanden, was da passiert, aber irgendwie bin ich nicht reingekommen in den Flow. Da. Habt ihr dieses Slice gesehen, wo man so Messer rumschieben muss? Und dann Knöpfe drücken. Also das ist eben ganz heavy Multitouch-Spiel. Okay. Also da musst du eben, es gibt immer einen Knopf, den du drücken musst und dann musst du die Messer davon wegschieben, möglichst mit allen Fingern irgendwie und den Knopf gleichzeitig drücken. Und nicht loslassen und so. Genau. Oh, yeah. Oh, so eine Art Spiel habe ich schon länger mal gewartet, wo man irgendwie so Twister mit sich selber spielt. Ist nett. Problem ist, durch die neuen tollen Multitasking-Funktionen, vom iPad geht der dann plötzlich in ein anderes Programm rein. Naja, während ich da ganz. Gut, die kannst du ja ausschalten. Kann ich ausschalten. Da wollte ich eben euch auch fragen, kann man die nur global ausschalten? Zum Beispiel bei GarageBand nerven die nämlich auch ziemlich. Ja, ja. Ist das, mir auch schon passiert. Deswegen sind sie auch ein Entwickler-Feature. Nicht mehr. Also, nicht mehr? Ich habe hier nie ein Entwicklersystem drauf gehabt. Angeblich war die. Du hast auf Entwickler-Knopf gedrückt. Das kann sein. Also in 4 sind sie Entwickler-Feature und in 5 kommen sie. Ah, okay, dann ist es. Also das war zumindest. Das wäre jetzt neu. Das, was ich gehört habe. So, was du alles hörst. Ja. Nun ja. Ich habe davon nichts gehört. Wir empfehlen Monster Soup und wir empfehlen. Was war das gleich wieder? Slice? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es. Ja, doch, es ist doch auf jeden Fall ein bisschen ganz. Wir erwähnten, ja. Es ist schon ganz lustig. Also da kann man sich auch ein Video angucken drüber. Mhm. Es ist halt sehr gory, weil wenn du da an die Klinge kommst, dann machst du das Blut. Mhm. Aber ja, kann man sich mal ansehen, ist da ganz nett. Ist das so wirklich so Slice HD? Ich kann es hier mal nochmal aufmachen. Ja. Oh, das hat auch schon so ein bisschen Blut und Klinge. Oh ja, Klinge. Sehr gön. Es ist sehr nicht ganz so immersive wie. Gön, meine Damen und Herren. Es wird spät. Ja, es wird spät. Wir kommen dann auch zum Ende. Das ist eine Empfehlung schon jetzt. Zeitweise macht er gerade. Man fühlt sich so Indie. Ja, das hat irgendwie. Ja, das ist gut. Jetzt einmal zu dritt. Das tut ja echt weh. Ja. Zu zweit spielen ist besser, ja. Ja, das hat sowas wie von Messer mit der Zunge ablecken irgendwie so, vom Hingucken. Bloß, dass die Zunge dabei immer drauf geht. Oder wie Alien mit dem Messer. Okay. Ja, kann man, glaube ich, auch empfehlen, wenn man da irgendwie schmerzfrei ist. Gut, aber wir kommen zum Ende. Ja. Wir haben noch einen Rauswerfer für euch. Den spielen wir, nachdem wir uns verabschiedet haben, was wir jetzt gleich machen. Ja, und ansonsten definitiv. Hört man sich nächste Woche wieder. Ich erkläre das Livestream-Experiment für so halbwegs geglückt. Wir hatten zwischendrin mal kurz eine kleine Brummschleife. Die haben wir allerdings behoben, ohne dass es auffiel. Ja. Mhm. Und der Chat hat auch so ein bisschen uns geholfen, ein paar Fragen zu stellen, die sich vielleicht das Publikum stellt und auf ein paar Themen einzugehen. Ja. Insofern vielen Dank an den Chat. Und es hat auch den Nicht-Chattern, den zeitversetzt Hörern, Podcast-Genießern jetzt quasi einen Mehrwert gegeben, dass wir irgendwie inspiriert wurden, noch so ein paar Sachen zu sagen. Ja. Und hoffentlich euch auch Spaß gemacht, da gegen untereinander zu quatschen, weil so komplett mitgelesen haben wir nicht. Aber ja, sieht zumindest so aus. Ihr habt gechattet. Ja, ist ja auch schon was wert. Und damit sagen wir dann auch auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Yeah.